Ima Herta, der Podcast der Berliner Morgenpost, WM-Edition. Guten Tag und herzlich willkommen zum Ima Herta Podcast in der WM-Viertelfinal-Edition. Das Turnier in Russland geht in die entscheidende Phase. Mein Name ist Uwe Bremer und ich habe kompetente Verstärkung an meiner Seite. Aus der Sportredaktion die Kollegin Inga Bödeling bei ihrem Premieren-Podcast. Hallo Inga. Hallo Uwe. Ich freue mich, dass ich heute mit dir ein bisschen auf die Achtelfinals zurück und auf die Viertelfinals vorausschauen darf. Und während ich mich schon seit gestern mental auf meinen Premieren-Podcast mit dir hier vorbereite, hat sich England schon seit März auf das Elfmeterschießen vorbereitet. Mit Erfolg, wie man gegen Kolumbien gesehen hat, oder? Ja, endlich mal. Wir haben nachgeschaut. Seit der Einführung 1976 des Elfmeterschießens hat England an 7 Elfmeterschießen teilgenommen, 6 verloren, alle bei der WM bisher, insofern gegen Kolumbien. Das war eine Premiere. Aber hast du bei England gegen Kolumbien einen WM-Titelfavoriten gesehen? Überzeugt haben sie mich jetzt irgendwie nicht so ganz hundertprozentig. Englands Spiel war irgendwie ziemlich zerfahren und hitzig. Sie haben sich von den Kolumbianern irgendwie immer wieder provozieren lassen, lagen häufig auf dem Boden, haben reklamiert. Der Schiedsrichter hat auch nicht so richtig geholfen. Ja, das stimmt. Und sie haben sich irgendwie aus dem Takt nehmen lassen von den Kolumbianern. Und ein richtiger Favorit lässt sich da wahrscheinlich nicht so schnell den Schneid abkaufen. Ich fand sie auch wenig variabel. Also sie haben immer, wir versuchen außen durchzukommen, eine hohe Flanke reinzuschlagen. Aber kopfballmäßig waren die Kolumbianer nicht schlechter als die Engländer. Ja, definitiv. Und jetzt geht's gegen Schweden. Das 1-0 der Schweden gegen die Schweiz kam für mich jetzt ja irgendwie eher recht überraschend, weil ich eher auf die Schweiz getippt hätte. Spielerisch war das aber auch eher klasse Rumpelfußball und hat aus Schweden jetzt auch keinen Gigantengegner gemacht, der gegen England jetzt irgendwie zum Problem werden könnte. Also du meinst, dass die Engländer das Viertelfinale gegen die Schweden gewinnen? Ja, ich würde sagen, es ist Kategorie machbare Aufgabe, aber ich weiß nicht, ob man das bei dieser WM überhaupt noch sagen darf. Ja, der eine oder andere aus Argentinien, Spanien, vielleicht auch aus unserem Lande, hätte da auch noch eine Meinung dazu. Also ich fand die Schweden auch irgendwie eher rumpelig und das ganze Spiel nicht so überzeugend, also Schweiz gegen Schweden, aber okay. England gegen Schweden, das wird ja nochmal ein anderer Schnack. Die sind sich vielleicht auch beide ein bisschen ähnlich von der Art zu spielen, körperbetont, kompakt. Schauen wir mal. Ein anderes Viertelfinale, was spielerisch sicher etwas anders abgehen wird, ist Brasilien gegen Belgien. Wie sehr haben dich denn die Brasilianer überzeugt beim 2-0 gegen Mexiko? Ja, also alle haben ein riesen Feuerwerk der Brasilianer erwartet, dass sie endlich mal den Turbo zünden und sich auch irgendwie ja jetzt zum endgültigen Top-Anwärter auf den Titel aufschwingen. Dafür durfte Mexiko dann, finde ich, aber doch noch recht viel mitspielen. Allerdings sind sie hinten nicht ganz durchgekommen und das zeigt halt die wahre Stärke der Brasilianer, was sie schon in den vorherigen Partien gezeigt haben, dass sie halt defensiv einfach unglaublich stark sind. Sie haben die beste Defensive, sie haben nur ein Gegentor kassiert nach 4 Spielen und dazu sind sie halt vorne auch noch super variabel mit Coutinho, der zeigt, warum er unbedingt zu Barcelona wechseln musste und dass er mehr ist als nur ein Ersatznehmer. Chelseas Willian ist blitzschnell und dann haben sie natürlich auch noch so einen gewissen Neymar da vorne drin stehen. Wie gefällt denn dir Neymar? Der hat ja irgendwie polarisiert ja auf allen Ebenen. Ja, und genau deshalb glaube ich, dass er fußballerisch eigentlich noch mehr im Mittelpunkt dieses Turniers stehen könnte. Er hat, also vor der WM war ja wegen seiner Fußverletzung gar nicht ganz klar, in was für eine Form er sein würde. Und jetzt steht er da und wenn er mal ab und zu der Anziehungskraft des russischen Rasens widerstehen könnte, würde er, glaube ich, noch mehr zeigen, wo sein Zauberfüßchen sitzt. Und er ist schnell, dribbelstark, selbst erfolgreich, hat auch noch den Blick für andere, wie beim 2-0 war es, glaube ich, gegen... Ja, das war super vorbereitet. Genau, und er hat selbst den Blick für seine Mitspieler, das fehlt vielen Superstars. Cristiano Ronaldo wird das ja zum Beispiel immer vorgeworfen. Und seine Bilanz, 2 Tore, 2 Assists... Ja, allerdings, wie du sagst, polarisieren die Schauspieleinlagen. Wenn er davon ab könnte, würde er wahrscheinlich noch mehr im Mittelpunkt dieser WM stehen, weil damit tut er sich keinen Gefallen, wie mit dem Rumgekullere gegen den Mexikaner Layun. Also in Südamerika sieht man das ja sowieso ein bisschen anders als, ich sag mal, bei uns in Europa mit dem Fairplay-Gedanken, mit dem wir im erweiterten Sinne irgendwie ja doch ein bisschen im Fußballzusammenhang hantieren. In Südamerika geht es darum zu gewinnen und da ist jedes Mittel recht. Gerne spektakulärer Fußball, aber die anderen Mittel werden auch sozusagen akzeptiert, wenn sie denn zum Erfolg führen. Also mich nervt es auch, diese Nebenschauplätze, die da aufgemacht werden. Aber ich glaube, im Lande und im Selbstverständnis von Neymar, für den ist das okay. Also eine Möglichkeit, eine Palette in der im Werkzeugtool, die er hat. Ich glaube halt, sie könnten noch erfolgreicher sein, wenn er diese Nebenschauplätze reduzieren könnte, weil er sich dann mit seiner Mannschaft auf die volle Fußballpower konzentrieren könnte und nicht irgendwie nebenbei noch achten muss, dass er nicht darauf achten muss, wie oft er gefoult wird und dass er das nach jedem Spiel dann auch nochmal eben präsentiert und sagt, hier, ich bin der, der am meisten auf dem Boden lag. Ja, ein WM-Spiel, das Spaß gemacht hat, was sehr intensiv war, aber von fast überhaupt keinen Nicklichkeiten, Fouls irgendwie belastet war, war Belgien gegen Japan. Also die Belgier haben es dann ja in der allerletzten Minute gewonnen, aber die Japaner haben 2-0 zwischendrin geführt und der Favorit hat seinen besten Angriff für die letzte Minute der Nachspielzeit aufgehoben. Also mir hat es Spaß gemacht. Ja, wenn nicht da, wann soll dann noch WM-Euphorie aufkommen? Also mir hat es auch total Spaß gemacht. Und wenn dann ein Genki Haraguchi, der bei Hertha aus 100 Chancen bis gar kein Tor gemacht hat, plötzlich mit so einem... Das ist jetzt aber nicht so nett. Ja, aber es entspricht der Wahrheit. Aber Genki gibt sich immer Mühe. Gut, aber stets bemüht reicht halt dann auch nicht immer. Aber wenn dann so einer einen so überragenden Angriff zum 1-0 für Japan vollendet, dann ist das halt einfach schon, das ist dann halt WM. Und so hoch wie er dann Jubeltraube der japanischen Ersatzspieler geflogen ist, habe ich ihn, glaube ich, auch noch nie springen sehen. Ich weiß nicht, du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrungswerte. Ja, das erinnere ich bei Hertha auch nicht. Und das hat schon Spaß gemacht, die Freude da zu sehen, die bei denen ausgebrochen ist. Bei Belgien fand ich ja sie sehr stark in der Offensive, auch sehr variabel. Die haben da mit Lukaku, mit Eden Hazard, mit Dries Mertens Hochkaräter und dann auf der Bank, dann wird halt so ein Fellaini nach einer Stunde nochmal eingewechselt. Das ist schon in der Offensive, glaube ich, auch eine Offensive, die in Brasilien richtig vor Probleme stellen kann, so rum wollte ich sagen. Ja, dazu dann ja auch noch ein nicht ganz so übler Kevin De Bruyne, der dann das Spiel mal eben in der letzten Minute mit seinem Riesensprint entscheiden kann. Und so eine Aktion macht für mich dann schon fast eher einen Titelfavoriten aus Belgien als beispielsweise aus England. Ja, also in dem Umschaltspiel, das ist ja die Topstärke der Belgier, der war fantastisch gespielt, der Angriff. Ich fand es einen taktischen Fehler von den Japanern, da nicht noch ein, zwei Leute als Absicherung hinten zu haben in der 95. Minute. Aber das war sehr gut gespielt von den Belgiern. Was ich finde ist, ich fand ihre Defensive ein Hauch langsam. Und wenn ich da auf die Brasilianer gucke. Klar, gegen Neymar, Coutinho, Willian, das wird ein übler Stresstest für die Belgier. Allerdings glaube ich, dass Kompany und Co., wenn sie es hinkriegen, hinten halbwegs dicht zu bleiben, ein starkes Spiel abliefern können, weil sie, wie wir gerade schon gesagt haben, die belgische Offensive einfach so gut bestückt ist, dass selbst die Brasilianer Probleme kriegen könnten. Ich habe das Gefühl, dass die Belgier variantenreicher sind, dadurch, dass sie ihre Angriffe auch schon aus dem Halbfeld aufbauen, aus der Defensive die Pässe bekommen. Und bei Brasilien verlässt man sich ja dann doch eher auf die angesprochenen Zauberfüßchen, die dann da vorne mal eben ihr kleines Türchen machen. Und was meinst du, wird es ein enges Spiel oder? Also ich glaube, das wird die größte Herausforderung für die Brasilianer bisher werden. Ja, ihre Defensive, du hast es ja schon angesprochen, ist ein Faustpfand, was sie haben, die man immer nicht so sehr verbindet mit den Brasilianern. Das hilft, aber also ich freue mich darauf und glaube, dass die Belgier eine Mannschaft sind, die da richtig Fragen stellen können. Und ich bin gespannt, ob die das hinkriegen. Was die Brasilianer eben an Köchern im Pfeil haben, das wissen wir. Und da wird die Frage sein, ob die Defensive der Belgier das dem standhalten kann. Wissen wir denn nachher auch, wer Weltmeister wird? Allein aus diesem Spiel? Ja. Also wenn Brasilien im Viertelfinale durchgeht, bleibt ja eigentlich alles, wie es ist. Die sind dann weiterhin der Top-Favorit für dieses Turnier. Ein anderes Thema, was bei dieser WM auffällt, der Ballbesitzfußball wird totgesagt. Und die zweite These, die ich dann gelesen habe, ist, du brauchst einen herausragenden Torwart. Und wir haben einige herausragende Torwartleistungen gesehen in diesem Turnier. Also ich sage jetzt mal, der kroatische Torwart Daniel Subasic, der 3 Elfmeter gehalten hat. Kasper Schmeichel, Dänemark, hat zwar auch 3 Elfer gehalten, hat ihm aber nicht so viel geholfen. Auch der Torwart von Mexiko, Ochoa, hat sehr gut gehalten. Wie wichtig ist es, wenn du was gewinnen willst, dass der Torwart da herausragend ist? Naja, man hat es an Spaniens David De Gea gesehen. Er hat es nicht so auf die Kette bekommen, wie es alle im Vorhinein von ihm erwartet hatten. Er war als neuer europäischer Top-Torwart sogar noch vor Manuel Neuer gehandelt worden und noch mit einem 100-Millionen-Vertrag bei Manchester United ausgestattet. Und nun steht er da im Achtelfinale gegen Russland und hält eben keine Elfmeter. Russland ist rausgeflogen, Spanien ist rausgeflogen. Und bei Russland gibt es die Auferstehung von Herrn Akinfejew, der die letzten beiden Turniere auch als kommender Top-Torwart galt. Hm. Aber bei diesem Turnier belegt er das mit Leistung, dass er halt auch wirklich was kann. Absolut. Und was ich total interessant finde bei dieser WM ist, dass mir unglaublich viele Namen von Torhütern präsent sind. Das war bei den vergangenen Turnieren nicht so. Und ich glaube, dass das natürlich liegt am Elfmeterschießen. Da rückt der Torwart automatisch in den Fokus. Allerdings glaube ich auch, dass das ein Hinweis auf die Qualität der Stürmer ist. Mehr Torschüsse, mehr Möglichkeiten für den Keeper, sich zu beweisen. Und die Torhüter von Schweden und Südkorea sind mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben, was natürlich auch an den deutschen Stürmern liegen könnte, womit wir dann auch schon beim Thema Löw wären. Ja, wobei ich sag mal, der schwedische Torwart wird den Namen Toni Kroos, glaube ich, zumindest bis Weihnachten nicht vergessen. Und den Freistoß, den er da kassiert hat, nichtsdestotrotz hat es den Deutschen jetzt nicht so wirklich weitergeholfen. Ja, Stichwort deutsche Nationalmannschaft. Am Mittwoch hat Joachim Löw mitgeteilt, dass er gerne Bundestrainer bleibt und dass er gerne die Mannschaft weiterentwickeln möchte. Ist das eine gute oder ist das keine gute Nachricht für den deutschen Fußball? Also ich finde, es ist eine gute Nachricht. Es kommt jetzt darauf an, die Mannschaft neu zu formen. Es müssen die altgedienten und abgearbeiteten Stars müssen raus. Mit junger Motivation müssen sie jetzt neu starten. Wer sind denn die alten Abgedienten? Naja, ich bin jetzt einfach mal so ganz forsch und sage, dass ich da mal mit Özil, Khedira, Hummels anfangen würde und dann mal schauen. Also zumindest, wenn du mit Hummels anfängst, dann sortierst du nicht Herrn Hummels nur aus, sondern wird auch die Bayern-Lobby tätig werden. Dann werden die Medien, die Mats Hummels alle ganz toll finden, weil er so eloquent hinterher sprechen kann. Also das ist ja eine seiner Fähigkeiten. Definitiv. Und wer auch immer denn das spielen wird, dem wird ordentlich auf die Füße geguckt werden. Genau, das sollte ja eigentlich nicht der Grund sein, warum die altgedienten Stars in der Mannschaft bleiben sollten. Jogi Löw ist damit auf die Nase gefallen bei dieser WM. Er wird daraus gelernt haben. Er hat jetzt eine neue Chance bekommen. Und ich glaube nicht, dass er nochmal sich von irgendwelchen Allüren auf der Nase rumtanzen lassen wird. Und man muss ihm zugutehalten, dass er bei der WM in Russland den einzigen Fehler seiner Karriere bisher als Nationaltrainer gemacht hat. Bei der WM 2014 hat er gezeigt, dass er durchaus in der Lage dazu ist, ein Team zu formen. Und das ist ihm jetzt nicht gelungen. Beim Confed Cup im vergangenen Jahr ja auch nochmal mit weitgehend anderen Teilnehmern. Absolut. Und ich bin mir recht sicher, dass er daraus lernen kann. Oder wie siehst du das? Also ich bin gespannt, weil es viele Widerstände gibt, zum Teil sichtbare Widerstände, die du schon hattest, zum Teil auch so unsichtbare Widerstände, die dann mit Lobby und so weiter zu tun haben. Wie mutet es dich denn jetzt an, dass jetzt anonym Vorwürfe lanciert werden aus der Nationalmannschaft? Dass Löw das Schweigen von Özil hat durchgehen lassen im Zusammenhang mit diesen Erdogan-Fotos, dass die Stammplatzgarantie für Neuer ein bisschen das Leistungsprinzip ausgehebelt habe, dass Toni Kroos die ganze Zeit ein Filmteam um sich herum hatte, in denen er, weil ein Film über ihn gedreht wird, das Ganze aber eben anonym. Anonym finde ich super schwierig. Wenn jemand etwas jetzt zu kritisieren hat, dann sollte er es auch öffentlich tun, weil jetzt gerade ist die Situation, um wirklich einmal komplett aufzuräumen. Ich habe das Gefühl, dass diese anonymen Äußerungen und diese Kritik jetzt eigentlich dieses ganze Problem mehr aufwirbeln, als es eh schon ist. Und bei der Stammplatzgarantie von Neuer und mit dem Filmteam bei Kroos stimme ich ihr total zu. Das ist eine Sache, die sollte der Trainer sofort unterbinden bei so einem Turnier. Allerdings die Schweigestrategie von Özil in der ganzen Erdogan-Affäre, da bin ich mir halt unsicher, ob das unbedingt was ist, was direkt von Löw kommt oder ob da nicht auch noch andere DFB-Spitzen mit beteiligt waren, die gesagt haben, wir fahren jetzt lieber diese Strategie, als dass er sich äußert. Vermutlich ja. Genau, und deshalb ist das definitiv nichts, was man allein dem Trainer anlasten sollte. Eine andere Beobachtung, die dann auch Jogi Löw beschäftigen wird, wenn man schaut, wer jetzt gerade in den Viertelfinals eingezogen ist, Frankreich, Uruguay, Brasilien, England, Schweden, das sind alles Mannschaften, die physisch sehr stark sind. Die Mannschaften, die Fußball spielen wollten, ich sage jetzt mal Spanien, Deutschland, sind gar nicht so richtig ins Fußballspielen gekommen. Was heißt das für den Bundestrainer, wenn er jetzt einen neuen Zwei-Jahres-Zyklus für die EM 2020 aufbaut? Dass er auf Spieler setzt, die mit ihrer individuellen Klasse besondere Momente kreieren können. Also das, ich denke da zum Beispiel an den verschmähten Leroy Sané, der mit seiner Schnelligkeit durchaus auch mit einem Kylian Mbappé mithalten könnte. Oder Julian Brandt, der mit seinen Hammerschüssen aus der zweiten und dritten Reihe plötzlich ein Spiel drehen kann, was ihm ja fast gelungen wäre bei der WM. Ja. Und vielleicht auch ein Leon Goretzka, der meiner Meinung nach ein leicht anderes Verständnis der Spieleröffnung hat als Kroos. Und das würde frischen Wind reinbringen, der dem Spiel der deutschen Mannschaft gut tun würde und der diese elendlangen Passstaffetten einfach unterbrechen würde. Du hörst dich an, als ob du Deutschland schon wieder zum Kreis der Titelfavoriten für die nächste Europameisterschaft zählst. Naja, man sieht ja, was wir für junge Leute hinten dran haben. Der Confed Cup wurde nicht umsonst gewonnen und die U21 EM war es, glaube ich. Ist auch Europameister geworden. Genau, es ist nicht so, als dass kein guter Nachwuchs vorhanden ist. Es muss jetzt halt einfach der Schritt kommen, dass eben genau dieser Nachwuchs an die erste Elf rangeführt wird. Und das heißt es jetzt bis 2020 zu erledigen. Also, Ingas Worte in den Ohren des Bundestrainers. Vielen Dank für deinen Premieren-Podcast, Inga. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Den nächsten Podcast der WM-Edition hört ihr am Sonntag, wenn die Halbfinals der WM feststehen. Kommt gut durch die Woche. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. WM-Edition.